Aber nicht nur in Altbayern spricht man Bayerisch, sondern sogar weit über die Grenzen des Freistaates Bayern hinaus. Gerade die Philologie betont das immer wieder. Bayerisch spricht und singt man nämlich vom Fichtelgebirge bis tief ins Etschtal, vom Lech bis zum Leitha-Gebirge an der ungarischen Grenze. Etwa 13 Millionen Menschen leben in diesem Raum. Der bayerische Sprachraum ist viermal größer als die ganze Schweiz, stellt Eberhard Kranzmeier fest, der Ordinarius für Dialektgeografie an der Wiener Universität. Kranzmeier fährt fort. Seine Länge beträgt vom Arlberg bis zum Neusiedler See 500 Kilometer. Seine Breite vom Erzgebirge bei Asch bis Salurn im Südtirol 450 Kilometer. Dieses große Gebiet erstreckt sich über 7 Staaten, bezieht alle mitteleuropäischen Landschaftsformen von der sanften Tiefebene bis zum wilden Hochgebirge ein und nimmt alle Witterungsmöglichkeiten, angefangen vom Gartenland um Wien und Nürnberg und von der Steppe des burgenländischen Heidebodens bis zur arktisch anmutenden Gegend um Gurgel und Fendt, für sich in Anspruch.